Ein Sprecher des Außenministeriums der Demokratischen Volksrepublik Korea antwortete am 25. Oktober auf die Fragen eines Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass der US-Außenminister wagemutig die Regierung der würdevollen angesehenen DVRK verleumdet hatte. Er unterstrich, der US-Außenminister Kerry bezeichnete am 21. Oktober wagemutig die DVRK als eine gesetzwidrige und illegale Regierung. Vom ersten Tag seit seiner Amtsübernahme als Außenminister an verleumdete er boshaft die DVRK als einen Schurkenstaat und Brutstätte des Bösen. Auch heute, wo seine Amtszeit zu Ende geht, will er seine schlechte Gewohnheit nicht loswerden und lässt immer wieder böse Worte fallen. Das ist nur ein Blödsinn von einem verzweifelten Dummkopf wegen des Fehlschlagens der feindseligen DVRK-Politik der USA. Die USA stürzten die rechtmäßigen Regierungen der souveränen Staaten überall in der Welt um, weil ihre Politik ihnen nicht gefällt und massakrierten unzählige schuldlose Menschen. Die Bande Obamas, einschließlich von Kerry, sind wahrhaft die gesetzlosen Räuber. Wenn die USA über die dummen politischen Rowdies herrschen nicht existiert hätten, würde man in dieser Welt viel mehr in Ruhe und Frieden leben. Das ist die einstimmige Meinung der absoluten Mehrheit der Menschen der Welt. Selbst wenn die Bande von Obama die DVRK als gesetzwidrig bezeichnet, ist die strategische Stellung der DVRK, die mit der Macht der einmütigen Geschlossenheit und mit der grenzenlosen Landeskraft ihre Würde und ihr majestätisches Aussehen vor aller Welt demonstriert, wie immer unbestritten. Auch wenn Kerry uns verleumdet, werden wir auf dem von uns bereits gewählten Weg energisch voranschreiten.